Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich euch in die wunderbare Welt der kolumbianischen Musik und des kolumbianischen Folklores mitnehmen. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil es ist ein wichtiger Teil unserer Kultur und Identität ist. Kolumbien ist ein unglaublich vielfältiges Land, landschaftlich und kulturell. Diese Vielfalt zeigt sich besonders in unserer Musik und unserer Folklore, die aus indigenen, afrikanischen, spanischen und auch späteren Einflüssen wie der arabischen Migration entstanden sind, besonders an der Karibikküste. An der Karibikküste findet man bekannten Rhythmen wie Cumbia und Vallenato. Cumbia verbindet afrikanische Trommeln, indigene Flöten und spanische Melodien. Vallenato wird vor allem mit dem Akkordeon gespielt und erzählt oft Geschichten über das Leben und die Liebe. Im pazifischen Raum dominiert der afrikanische Einfluss. Rhythmen wie Curralao, gespielt mit Marimba und Trommeln, sind kraftvoll und eng mit traditionellen Festen verbunden. In der anderen Region gibt es melodischere Stil wie den Bambuco, gespielt mit Gitarre, Tiple und Bandola. Und dann gibt es noch den Llano, die große Savannenregion im Osten Kolumbiens. Und genau von dort komme ich. Dort hört man Joropo, einen schnellen und energiegeladenen Rhythmus mit Hafen, Cuatro und Maracas. Für mich fühlt sich diese Musik wie Heimat an. Moderne Künstler wie Shakira oder Carlos Vives kombinieren traditionelle Elemente mit Pop oder Reggaeton und machen die Vielfalt Kolumbiens weltweit bekannt. Musik ist für uns Kolumbianer Identität. Jeder Rhythmus erzählt etwas über unsere Geschichte und unsere Menschen. Wenn ihr neugierig geworden seid, lade ich euch ein, auf YouTube nach kolumbianischer Musik zu suchen. Hört euch Cumbia, Vallenato oder Joropo an. Vielleicht entdeckt ihr euren neuen Lebensrhythmus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.